Kundgabe 452. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.6.1938. Schule. Folgen des Unglaubens. Wunder des starken Glaubens. Der Menschen los ist unerträglich, wenn sie im Unglauben verharren. Auf Erden wird sie Übles erwarten, und im Jenseits bleibt die Seele in ständiger Qual. Denn es fehlt ihr der Lichtstrahl und der Gnadenquell, und geistiger Tod ist ihr Los. Vergleichet die Erde mit einer ordnungsmäßig gerichteten Schule, die alles an Weisheiten zu geben bereit ist und deren Schüler nur ergreifen brauchen, was ihnen an Lehren geboten wird. Der Schüler aber aus Halsstarrigkeit alle Annahme der Lehren verweigert, sich vielmehr hartnäckig verschließt und so als völlig unbelehrter, unwissender Mensch diese Schule verlässt. So wird ihm der fernere Lebensweg aufgrund seiner Unwissenheit nur wenig bieten können. Er wird allem vollkommen arm an Erfahrung gegenüberstehen. Seine Kenntnisse werden nicht genügen, es mit der Welt und ihren Anforderungen aufzunehmen. Als völlig untauglich wird er keine Arbeit zu leisten imstande sein, dagegen für alle Laster der Welt aufnahmefähig, und dies wird seinen Untergang zur Folge haben. Betrachtet demnach die menschliche Seele, die sich weigert zur Annahme der Lehre von oben, die das Gotteswort ebenso hartnäckig ablehnt, keine geistigen Kenntnisse sammelt und noch viel weniger sich bemüht, ihrem Geist irgendwelche zuträgliche Nahrung zu geben. Wie soll eine solche Seele sich wohl zurechtfinden können, sowohl hier auf Erden als auch im Jenseits, wenn ihr jegliches Erkennen fehlt? Wenn in ihr alles finster und leer ist und sie in solchem Zustand auch keinerlei geistige Betätigung ausführen kann, weil tiefe Finsternis eine solche Seele umfängt. Es wird ihr dann das Leben im Jenseits zur Qual werden. Und so sich nicht die Barmherzigkeit Gottes einer solchen Seele annimmt, wäre diese Qual endlos und doch so leicht zu umgehen, weil der Glaube allein die Seele in den Zustand versetzt, dass eine jede Stufe zur Höhe mühelos genommen werden kann. Im Glauben wurzelt alle Kraft. Der Glaube vermittelt euch eine Fähigkeit, die euch wiederum versetzt in einen Zustand voll wahren Erkennens. Demzufolge die Arbeit auf Erden, sowohl als auch im Jenseits, eine immerwährende Tätigkeit in Liebe sein wird. Und aus dieser Tätigkeit heraus werdet ihr euch und zahllose Wesen dereinst erlösen können aus der Gewalt der Materie. Ihr fasset das noch nicht. Es werden aber Zeiten kommen, da euch der Sinn dieser Worte klar verständlich ist und ihr versuchsweise ergründen werdet, was es für eine Bewandtnis hat mit starkem Glauben. Und dann habt ihr Großes erreicht. Und keine Macht der Welt wird euch euer Wissen streitig machen können, denn ihr vermögt mehr als die Weisen der Welt. Und in dieser Zeit gebt euch dem Glauben hin an Dinge, die euch rätselhaft erscheinen. Ihr werdet bald den Einfluss eines wahrhaft starken Glaubens spüren und dem Herrn danken aus innerstem Herzen heraus, dass er euch Kraft gab zum Glauben. Bittet nur, und Gott der Herr ist für euch bereit und erwählet einen jeden, der an ihn glaubt, zu seinem Streiter. Und dann streitet ihr nicht allein, sondern immer mit dem Herrn und vermögt sonach auch alles. So ihr aber wankend werdet im Glauben, seid ihr in Gefahr, vom rechten Wege abzuweichen. Darum bittet unaufhörlich um starken, felsenfesten Glauben und stellet euch in Gottes Hut. Denn er, der über euch wachet, wird euren Glauben nicht zu Schanden werden lassen. Amen.